Majestät erscheint Wahrheit, die das Herz erkennt, stille Ehrfurcht bebt. Bedeutungsvoll rührt jener Glanz an unser Sein, der uns sprachlos lässt. Seele zittert sacht vor dem Schönen, das uns trifft, wie ein Geistesblitz. Groß ist der Moment, wenn die Wahrheit nackt und rein vor dem Auge steht. Der Stolz regiert, nur das Staunen bleibt zurück, klein vor Gottes Werk. Inneres Beben, Antwort auf die Herrlichkeit, die kein Wort beschreibt. Schönheit bricht das Eis, öffnet still wirkt das.